Yeah. Ich zieh die Scheine in den Bentley auf dem Weg Richtung Beverly Hills. Ja, ja. Richtung Beverly Hills. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ich zieh die Scheine in den Bentley auf dem Weg Richtung Beverly Hills. Ja. Wenn es so weitergeht, dann kauf ich mir einen Villa in Beverly Hills. Beverly Hills. Richtung Beverly Hills. Ich zieh die Scheine in den Bentley auf dem Weg Richtung Beverly Hills. Aufgewachsen in der großen Stadt. Aufgewachsen in der Drogenstadt. Ja. Yeah. Hier zählt nur, ob du Kohle machst. Nein, nein, hier zählt nur, ob du Kohle hast. Ey, meine Brüder, Dicker, wohnen im Knast. Ey, wenn es sein muss, Dicker, Todestrakt. Ey, ja, ich hab mich selber hochgebracht. Scheiß auf Major, hab bewiesen, dass es ohne klappt. Yeah. Stay high, ist das Leben, ey, wir zählen jetzt die Scheine, ja, yeah, ja. Yeah. Ich hab mit keinem Flair zu tun, nur noch die Fam an meiner Seite, ja, yeah, ja. Yeah. Ich zähl die Scheine in den Bentley auf dem Weg Richtung Beverly Hills. Ja. Yeah. Wenn es so weitergeht, dann kauf ich mir eine Villa in Beverly Hills. Beverly Hills, Richtung Beverly Hills. Ich zieh die Scheine in den Bentley auf dem Weg Richtung Beverly Hills. Kennst du das Gefühl, wenn alles sich ums Geld dreht und du stellst dir jemand ein, nur damit er für dich dein Geld zählt? Nein, nein, an mich kommt jetzt auch keiner ran. Und wenn ich sterbe, ja, dann sterbe ich als ein reicher Mann. Stay high, bis zum letzten Tag. Du kriegst ein Euro pro Verkauf mit deinem Drecksertrag. Ey, sie sagen, UFO hat ein Klicker. Ich hab die Industrie gefickt, ja. Nein, ich lass mich niemals kleben. Bestimme selber jetzt die Regeln, ey. Ja, ich nehm den Wind aus euren Segeln, ey. Komm in Club und ja, lass die Scheine regnen, ey. Sag mir bitte, wo ihr alle wart, als ich noch nichts hatte, ey. Sag mir bitte, wo ihr wart. Auf einmal sind sie alle da, denn sie sehen, ich mache Asche, ey. Auf einmal sind sie alle da, denn sie sehen, ich mache Asche, ja. Ich zieh die Scheine in den Bentley auf dem Weg Richtung Beverly Hills. Ja. Wenn es so weitergeht, dann kauf ich mir einen Villa in Beverly Hills. Beverly Hills. Richtung Beverly Hills. Ich zieh die Scheine in den Bentley auf dem Weg Richtung Beverly Hills.